Morgen kurz nach 7 kommt die Sendung für die drei, die sie gerne mögen. Ach, was mögen? Lieben! Heuschrecks Wanderungen durch die Mongolei. Na, der ist ja heute auch schon früh zugange, nudelt alle Jalousien runter. Baseballkappe, Kamera, den Kakerlaken wird es bange. Um die Zeit ist der sonst doch noch nicht munter. Im Fernsehen gibt's inzwischen Teil 2 vom zaubermächtigen Karfunkel. Es wird gelacht, die Limonadenbüchsen zischen, dann macht es Klack und es wird dunkel. Das Lachen jäh verstummt, was geht hier vor? Na was schon, Oggi reist nach Osttimor. Wir geben's zu, das mit Osttimor ist ein Witz gewesen. Der Kater fährt zu Onkel Otto in den Harz, nach Seesen. Wir wollen lieber sagen, dort will Oggi hin, denn die drei Kakerlaken haben anderes mit ihm im Sinn. Sollen Wohnwagen und Roller in dieselbe Richtung fahren, muss man die Kupplung zwischen beiden vor Defekt bewahren. Von nebenan, Bob, wässert seinen Apfelbaum. Grad der soll wissen, wo der Hänger ist? Das glaube ich kaum. Als er auf Oggis Pfeifen hin ihn mit einem schrägen Blick misst, weiß der, die arrogante Töle ist so dämlich, wie sie dick ist. Der Koffer mitten auf der Wiese abgestellt, macht, mangelt es an Vorsicht, dass man drüber fällt. Und sitzt der Eingriff von der Doppelripp zufällig vor den Augen, mag sie in diesem Fall zum Absuchen der Gegend taugen. Der Schaden an dem Wohnwagen ist repariert. Den an der Haustür wird der Schreiner Hobeling schon richten. Ist Oggi nun verärgert oder fasziniert? Fakt ist, ein Roller fährt von selber doch mitnichten. Den Fahrtwind unterm Helme singen. Die Füße qualmen gleich, macht Oggi schlapp. Bei Licht besehen ist das ja so beim Schanzenspringen. Erst geht's bergauf und dort, wo's runterginge, hebt man ab. Nur landet man in Garmisch oder Oberwiesenthal, nicht unbedingt in einer Schrottpresse aus Stahl. Führer Marx macht auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur. Er schafft's gewiss. Er zieht ja hin und wieder nur an einer Schnur. Begeistert von dem Lebenslauf Ex-Kanzlers Helmut Schmidt, kriegt er von dem, was unter ihm passiert, nichts mit. Thank you. Kater glaubt, diesmal hätte er sie übers Ohr gehauen. Doch die drei Pinkelbrüder waren nur aus Pappe. Sie lachen hämisch, tief erfüllt von Selbstvertrauen. Denn was sie bei sich haben, ist ganz gewiss keine Attrappe. Zerbröselt hat's den Wohnwagen in 1000 Stücke. Die Kakerlaken ihre Freude daran haben. Die Hinterachse aber noch intakt hat, voller Tücke, die drei am Zebrastreifen unter sich begraben. Hoch übern Wolken klebt als Galionsfigur Oggi am Jumbojet auf dessen Flug nach Eschnapur mit Zwischenlandung auf dem herrlichen Atoll. Da fragt der Kater sich mit Recht, was er im Harz bei Onkel Otto soll. Zu Oggis großem Kummer reißt der neue Wecker sehr modern ihn wie der alte jählings aus dem Schlummer. Dabei döst der Kater morgens doch so gern und er stellt sich vor, was es nun gleich zum Frühstück gibt. Spiegelei ist zurzeit bei ihm sehr beliebt. Das ist nun wirklich mal ein dickes Ei. Wenn man das einteilt, reicht es glatt für 3-4 Tage. Ja, wenn und hätte und vielleicht. Was sich in Luft auflöst, für gar nichts reicht. Jetzt brat mir einer einen Storch. Da sitzt ein Pinguin. Wahrscheinlich aus dem hiesigen Zoo, aus dem ja dauernd Tiere fliehen. Dafür, dass er bei mir Quartier genommen, denkt Oggi, soll er mit dem Ei mal rüberkommen. Der Tiertrophäensammler Egon Eichen hat aus Versehen einen Gorilla überfahren. Bei dem, weiß Oggi, wird er den Cousin jetzt wohl erreichen. Der stopft als Hobby nämlich Tiere aus und schon seit Jahren. Komm rüber, schnell! In meinem Kühlschrank sitzt ein Pinguin! Was ist daran so ungewöhnlich, wundert Jackie sich, doch er läuft spornstreichs hin. Doch mit der üblichen Rakete lässt der sich nicht vertreiben oder fangen. Sogar Melonen können eine Flugbahn ändern. So ist der erste Schuss nach hinten losgegangen. Ein rohes Ei zersägen, in mundgerechte Stücke sich zerlegen? Das kann man nicht. Doch beim Versuch schon so zu handeln, kann man sich an der Kühlschranktür leicht das Profil verschandeln. Joey und Marky gucken fasziniert auf ihren Kumpel, der vorbeimarschiert. Ein Pinguin, das wird man nun gleich sehen, kann einem Goldfisch ganz gewiss nicht widerstehen. So kann man ihm, weil er ja abgelenkt, ein Ding verpassen. Dann wird er schon den Kühlschrank, wo er nicht hingehört, verlassen. Auch Didi schafft Probleme gern gewaltsam aus der Welt, wobei er Dynamit noch immer für die beste Lösung hält. Thank you. Wenn alle Strategie nicht hinhaut und nicht stimmt, man immer wieder gerne zur Verkleidung Zuflucht nimmt. Vielleicht kann man muss es ganz einfach probieren, den dicken Bob von nebenan zur Mithilfe ja animieren. Der ist beim Wiesenschaumkraut und beim Gänseblümchengießen. Der wird ihn ein gezielter Tritt ins Hinterteil gewiss verdrießen. Das glaube ich nun nicht, dass man dem Hund weismachen kann, der Kumpel, der im Kühlschrank sitzt, hätte ihn getreten. Doch wie sich gleich herausstellen wird, kommt's darauf gar nicht an. Der Pinguin greift rettend ein, als Oggi denkt, jetzt hilft ihm nur noch beten. Wird verrückt, denkt Vetter Jack. Und ziemlich bald, der blöde Pinguin ist tatsächlich verknallt. Das kann nicht möglich sein. Ein Vogel und verliebt in einen Kater. Ich glaube gar, die Welt stürzt ein, philosophiert der Herr Gevatter. Und Oggi wird trotz sehr verzweifelt klingendem Miau zum Pinguin erklärt und abgeschleppt und hat auch gleich eine Frau. Pro forma tut Old Jack, als wolle er die Liebestolle stoppen, tut aber nichts. Er lässt sich wegen anderer nicht gern verkloppen. Ging das schon schief, wenn er sich scheckig lachen wollte. Man könnte annehmen, dass er es inzwischen besser wissen sollte. Die böse Tat, sie ist missglückt. Und Didi von dem Ei zerdrückt. Der Absturz von dem Ei, wer hätt's gedacht, hat fünffach neues Leben in die Welt gebracht. Fünf Pinguinchen herzig anzusehen, erwartungsvoll und anhänglich vor Jackie stehen. So wie das damals mit den Gänsegösseln von Herrn Lorenz war, für die der Konrad eindeutig die Mutter war. So sehen die Kleinen zweifelsohne ihren Vater in Jack. Doch keines Blutes Stimme regt sich in dem Kater. Pinguine jede Menge, am Fuß des Eisbergs ein Gedränge. Wenn er auch friert, eine neue Art entstand durch ihn. Oggis miauender Katerpinguin. Von jeher ist es Oggis Steckenpferd, durchs Teleskop den Himmel zu erkunden, weil er zu gern von fernen Sternen oder Monden was erfährt, die unsere Erde unsichtbar umrunden. Und ist der Jupiter auch weit? Oggi erschrickt sich doch und schreit, sieht aber dann, Joey sitzt an der Fensterscheibe. Schon rückt er mit der Klatsche ihm zu Leibe. Den Rest von Jacks Kaugummi hält der Kater für einen Meteor, der auf die Erde fällt. Mal fix berechnen, wann der auf uns runterkracht und wo. Na, hoffentlich nicht hier, dann gute Nacht. Doch, doch, genau hier. Oggi fällt in seinem Schreck nichts Besseres ein, als Vetter Jack zu wecken, der seelenruhig schnarcht unter der Höhensonne. Zu nah an deren Röhren kommen, das ist keine Wonne. Und weshalb Oggi so laut schreit und faucht und spuckt, begreift der Vetter erst, als er durchs Fernrohr guckt. Die Kakerlaken lachen, aber sonst klammheimlich still, markieren sie einen Weg zum Loch, in dem Jack überleben will. Genau dorthin weist jetzt das Schild. Joey stellt's gerade auf. Für den Chauffeur der Müllabfuhr, Heribert Teuerkauf. es gleich kracht, senkt sich ein wenig das Gelände. Der Kater rauft die Haare sich und ringt die Hände und stellt sich zähneklappernd vor, wie das wohl sein wird. Trifft ihn der verwünschte Meteor. So, so, mit Flügeln, Harfe und mit lieblichem Gesang schwebt er dem Himmel zu, die Milchstraße entlang. Ja, wenn das so ist, sollen die Engelchen sich oben freuen. Er übt schon jetzt, denn selbstverständlich wird er ihnen Blumen streuen. In seiner Vorfreude aufs Paradies steht er in Bobbys Fressnapf und bis zu den Knien. Der dicke Hund empfindet das als ganz besonders fies. Er schnappt sich Oggi und verprügelt ihn. Und der, statt unterwürfig zu bereuen, mault vor sich hin beim heimwärts Blumenstreuen. Inzwischen sieht man Jack mit Nägeln, Hammer und viel Gottvertrauen vorm Untergang der Welt für sich und Oggi eine Arche Noah bauen. Bist du ja? Wo hast du dich nur rumgetrieben? Uns ist, das weißt du doch, nicht mehr viel Zeit geblieben. Natürlich weiß ich das. Drum hier mein neuer Plan. Wir heben ab mit einer Rakete, sehen wir den Meteor sich nahen. Wir schießen in ihn rein, sodass er explodiert. Dann wird's paar Tage Steine regnen. Das ist dann aber alles, was passiert. Ich habe so ein Gefühl, als kämen wir nicht von der Stelle. Kein Wunder, die Rakete hängt am Seil der Kakerlaken fest. Und Mutter Erde wird elliptisch, kriegt nicht bloß eine Delle. Das kann nicht gut gehen. Irgendwann kriegt sie den Rest. Nicht gleich, denn jetzt macht die Rakete erstmal Pause. Wir hätten tanken müssen vor dem Abflug von zu Hause, denkt Oggi. In dem Augenblick hat er entdeckt, dass Mutter Erde sie verfolgt. Das hat die beiden sehr erschreckt. Nicht die Rakete trifft den Meteor. Die Erde, leicht verändert, trifft auf die Rakete. Ich weiß nicht, dieses Durcheinander kommt mir seltsam vor. Alice Schwarzer neben Nofretete, hinter Big Ben schaut Münchens Frauenkirche vor, der schiefe Turm von Pisa. Hier sind alle Städte mit ihrem Wahrzeichen auf einem Platz vereint. Auch New Yorks Hulda mit der Fackel, wie mir scheint. Und nicht zu übersehen diese Menschenmenge. Ich denke mal, für unsere Kater wird es enge. Es zählt gern Oggi die schon abgesessenen Wochen. Und seine Zuversicht ist ungebrochen. Der Herr Gevatter reagiert auf völlig andere Weise. Die Zuckungen sind Ausdruck einer kapitalen Meise. Der Rest vom Kaugummi am Okular zeigt, dass der Grund dafür ein dummer Irrtum war.